und ein Weib da draußen im wilden Wald. Zur Höhle half ich ihr her. Am warmen Herd sie zu hüten. Ein Kind trug sie im Schoße, traurig gebar sie's hier. Sie wand sich hin und her, ich half so gut ich konnt. Groß war die Not. Doch Siegfried, der genas. So starb meine Mutter an Meinem Schutz übergab sie dich. Ich schenkt ihn gern dem Kind. Was hat sich Mime gemüht? Was gab sich der Gute für Not? Als zu hüllendes Kind so hob ich dich nicht auf. Nicht es gedacht, dass du schon. Jetzt sag, woher heiß ich Siegfried? So hieß mich die Mutter, möchte ich dich heißen. Als Siegfried würdest du stark und schön. Ich wärmte mit Kleiden den kleinen Wurm. Und melde, wie hieß meine ich fand ich kaum, speise und trank, trug ich dir zu. Pina, sollst du mir nennen? Entfiel ihr mir wohl, doch halt, Sieglinde mochte sie heißen, die dich in Sorge mir gab, ich hütete dich wie die eigene Haut. Dann frag ich, wie hieß mein Vater? Die hab ich nie gesehen. Doch die Mutter nannte ihn Namen. Erschlagen sei ihr, das sagte sie nur. Dich Vaterlosen befahl sie mir da. Und wie du erwuchsest, wartet dich dein Lager schuf ich, das leicht du schläfst. Ich bin dir weiter Scharlied. Soll ich der Kunde glauben, hast du mir nicht gelogen? So lass mich zeichnen, Fee. Was sollt ihr's noch bezeugen? Dir glaub ich nicht mit Ohr, dir glaub ich nur mit dem Aug. Welch Zeichen zeugt für dich? Deine Mutter für Mühe, Kost und Pflege ließ sie's als schwachen Lohn. Sieh her, ein zerbrochenes Schwert, mein Vater sagte, sie führt es, als im letzten Kampf er